sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Spiegel beginnen wir mit einem Artikel aus der INAMO, dem Informationszentrum Nahe und Mittlerer Osten. Und dieser Artikel befasst sich mit der Westsahara, der marokkanischen Besetzungspolitik und der Unterstützung der marokkanischen Besetzung der Westsahara durch die deutsche Außenwirtschaftspolitik. Und gekrönt wurde sie nun auch noch durch die Erklärung Marokkos zu einem sicheren Herkunftsstaat. Und von Marokko und der Abschiebepolitik der BRD wollen wir uns mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik Syrien zuwenden. Und dieser Artikel heißt Krieg sie unbekannt. Danach mit einem Kommentar aus der Antifa, der Zeitung des VVNs, wollen wir uns der inneren Militarisierung zuwenden. Und unsere Sendung beenden wollen wir mit einem Artikel aus dem Ausdruck der Zeitung der Informationsstelle Militarisierung, die einmonatig erscheint. Und es geht um die AfD und ihren Militarismus. Unsere Sendung wollen wir mit einem Artikel der dreimonatig erscheinenden INAMO, der Informationsstelle Nahe und Mittlerer Osten zur Westsahara, die völkerrechtswidrig von Marokko besetzt ist, und der Unterstützung dieser Besatzungspolitik durch die deutsche Wirtschaftspolitik aufzeigen. Die Westsahara und die deutsche Außenwirtschaftspolitik. Am 18. und 19. April 2016 besuchte Bundeswirtschaftsminister Gabriel das Königreich Marokko, nachdem er sich zuvor in Ägypten aufgehalten hatte. Laut Pressemitteilungen aus dem Ministerium für Wirtschaft waren in Marokko Gespräche mit dem Ministerpräsidenten sowie weiteren Regierungsmitgliedern mit seinem Parteivorsitzkollegen Driss Lahkar geplant. Laut Bundesministerium sind die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko eng. Die Exporte aus Deutschland in Höhe von 1,7 Milliarden Euro umfassen Maschinen, Elektrotechnik und Pkw. Für Marokko ist Deutschland der sechstwichtigste Handelspartner. Nicht erwähnt wird in dieser Pressemitteilung die außerordentlich ungleiche Handelsbilanz. Aus deutscher Sicht stand Marokko in der Rangfolge der Außenhandelspartner 2013 auf Rang 65. Bei der Einfuhr 855 Millionen Euro und Platz 58 bei den Ausfuhren 1630 Millionen Euro. Der deutsche Überschuss beträgt 775 Millionen Euro. Wirtschaftsminister sind Handelsreisende. Ihre Gespräche sollen vor allem der heimischen Wirtschaft bei ihren Aktivitäten im Gastland dienen. So reisen Wirtschaftsminister in der Regel auch nicht alleine, sondern in Begleitung von Firmenvertretern ihres Landes. So wurde Sigmar Gabriel auch bei seiner Reise nach Marokko von insgesamt 33 Vertretern aus Wirtschaft und Verbänden begleitet. 9 von ihnen mit unmittelbarem Bezug zu regenerierbaren Energiequellen und 13 mit mittelbarem Bezug. Unter ihnen Professor Dr. Siegfried Rassum von der Siemens AG. Marokko wird allgemein wegen der zügigen Erschließung regenerierbarer Energiequellen international gelobt und häufig als Vorreiter in Sachen Energiewende gefeiert. Marokko war deshalb auch das Traumland der germanozentrischen Desertec-Idee, die allerdings zerplatzte und damit auch die großen deutschen Beteiligungen an den ambitionierten erneuerbaren Energieplänen, Im Oktober 2014 waren von den einstigen 17 Gesellschaftern gerade einmal noch 3 übrig geblieben. Der Münchner Firmensitz der Desertec Industrial Initiative, DII, wurde nach Dubur verlagert, wo ein kleines Konsortium aus RWE Deutschland, Aqua Power Saudi-Arabien und State Grid China als eine Art Consulting übrig blieben. Große Solarenergieprojekte, wie von Desertec zunächst anvisiert, wurden in Marokko realisiert, aber ohne bedeutende Beteiligung deutscher Unternehmen. Wohl aber mit dem Kreditvolumen von insgesamt 864 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hilft Marokko auf vielfältige Art und Weise unabhängiger von Energieexporten zu werden und dabei verstärkt auf klimaschonende Technologien zu setzen. Es sind konkrete Schritte der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern und den Klimawandel zu bremsen. Während die KfW versichert, weder Projekte in der besetzten Westsahara noch deren Anbindung an marokkanische Energienetze zu finanzieren, ist die Siemens AG skrupelloser, wenn es um die besetzte Westsahara geht. Im November vorigen Jahres erhielt das Konsortium aus der deutsch-dänischen Siemens Windpower, der italienischen Enel Green Power und der marokkanischen Areva den Zuschlag für insgesamt 5 Windparks mit einer Gesamtnennleistung von 850 Megawatt. Dabei gelang es dem deutsch-italienisch-marokkanischen Konsortium, 4 Konkurrenten aus Frankreich, Katar, Marokko, Spanien, Saudi-Arabien, UK und den Vereinigten Arabischen Emiraten auszustechen. Ob die Tatsache, dass die Beteiligung der Areva als Tochterunternehmen innerhalb der SNI Holding, die sich im Besitz der königlichen Familie befindet, ausschlaggebend für diesen Zuschlag war, ist nicht feststellbar. Tatsache aber ist, dass sich 2 der 5 projektierten Windparks gar nicht innerhalb der international anerkannten Grenzen des Königreichs Marokko befinden, sondern in der besetzten Westsahara. Es handelt sich um die Standorte Tiskrat bei Al-Ayun mit geplanten 300 Megawatt und Bushdur mit geplanten 100 Megawatt Nennleistung. Bereits seit September 2013 drehen sich 22 Windturbinen der Markenbezeichnung SWT 2.3101 mit einer Nennleistung von 2300 Kilowatt je Turbine und einer entsprechenden Gesamtleistung von 50,6 Megawatt der Küste im Norden des Landes nahe der Hauptstadt El Ayun. Betreiber ist die Tochter des marokkanischen Unternehmens Areva Energy Elonie de Maroc, EEM. Die Turbinen liefert die deutsche Siemens Windpower, die auch über einen 5-jährigen Wartungsvertrag verfügt. Der erzeugte Strom wird in das marokkanische Stromnetz eingespeist. So wird die Westsahara auch energetisch über grüne Energien dem Königreich völkerrechtswidrig einverleibt mit deutscher Beteiligung. Siemens ist bereits seit 1956, also seit der Unabhängigkeit, mit der Regionalgesellschaft Siemens Maroc in Marokko vertreten und dehnte seinen Interessenbereich zusammen mit dem Königreich auch auf die Westsahara aus. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit einem marokkanischen Unternehmen zusammen, weitestgehend im privaten Besitz der königlichen Familie befindet und verschafft sich dadurch möglicherweise Vorteile gegenüber internationaler Konkurrenz. Die Siemens AG unterstützt also aktiv nicht nur die völkerrechtswidrige Einverleibung der Westsahara ins Königreich, sondern auch die königliche Familie dabei, sich an den Ressourcen der besetzten Westsahara zu bereichern. Die großen Erwartungen für die deutsche Wirtschaft im Bereich erneuerbaren Energien in Marokko, die im Zusammenhang mit Desertec geweckt wurden, haben sich nicht erfüllt. Über einen Mangel an politischer Unterstützung aber kann sich die deutsche Wirtschaft nicht beklagen. Am 15. November 2010, nur 7 Tage nach der gewaltsamen Räumung des sahaurischen Protestlagers Gdeim Izik nahe bei Al-Ayuna in der besetzten Westsahara, besuchte der damalige Bundesaußenminister Guido Westerwelle Rabat. Und bereits am 3. Juli 2012 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Marokko die gemeinsame Absichtserklärung für die Errichtung einer Energiepartnerschaft in Berlin. Ein gutes Jahr später wurde mit der Erklärung von Rabat 12. September 2013 und der Hinweis auf die 2012 gegründete deutsch-marokkanische Energiepartnerschaft die Bereitschaft bekräftigt, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energie sowie bei der Entwicklung einschlägiger Technologien und von Stromverbundnetzen mit dem Ziel, zusammenzuarbeiten, den Stromhandel zwischen Marokko und Deutschland sowie mit anderen europäischen Ländern zu fördern. Dass vor allem auch eine stärkere Zusammenarbeit bei Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechtsschutz vorgesehen ist, muss man vor dem Hintergrund der einseitigen Unterstützung der Bundesregierung für Marokkos Verhalten im Zusammenhang mit der Besetzung der Westsahara getrost als hohe Phrase abgetan werden. Im Januar 2015 bereiste der Nachfolger von Westerwelle, Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, die Maghreb-Länder Marokko, Tunesien und Algerien. Begleitet wurde er von Vertretenden aus 13 deutschen Unternehmen, von denen 4 unmittelbar und 4 weitere mittelbar mit erneuerbaren Energien verbunden sind. Wirtschaftliche Kooperationsvereinbarungen wurden nicht getroffen, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. Wohl aber wurde ein deutsch-marokkanisches Kommuniqué verfasst, das allerdings bisher nur von marokkanischer Seite offiziell veröffentlicht wurde. Wie bereits in der Erklärung von Rabat, findet sich auch in diesem Dokument Deutschland eng an der Seite Marokkos. Wenn es um den Besatzungsstatus der Westsahara geht, kaum zu glauben, dass der gleiche Frank-Walter Steinmeier als Oppositionsführer am 19. März 2013 einen gemeinsamen Entschließungsantrag seiner Fraktion der Grünen mit eingebracht hatte, worin die Bundesregierung unter anderem aufgefordert wurde, sich im Rahmen der EU und der Vereinten Nationen für eine zeitnahe und konstruktive Umsetzung eines freien und demokratischen und von den Vereinten Nationen organisierten und überwachten Referendums einzusetzen. So scheint das marokkanische Interesse doch eher auf die Anerkennung der völkerrechtswidrigen Besitzansprüche gegenüber der Westsahara ausgerichtet zu sein. Aber es kommt noch dicker. Ende Februar 2016 reisten wieder deutsche Minister unter anderem nach Marokko, unter ihnen Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Im Gegensatz zu seinem Außen- und Wirtschaftskollegen war de Maizière nicht als Handelsreisender unterwegs. Von seinem marokkanischen Amtskollegen erhielt er die Zusicherung, dass Marokko fortan marokkanische Staatsbürger wieder aufnehmen wird, die nach Deutschland gelangt, hier aber unerwünscht sind. Hintergrund war die gekippte Stimmung in Deutschland, was die Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen angeht, nach den Ereignissen der Silvesternacht, vor allem in Köln. Als vor allem Männer aus Nordafrika für Raub und schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wurden. Um schnellere Abschiebungen nach Marokko zu ermöglichen, sollte Marokko noch dazu als sicheres Herkunftsland eingestuft werden. Im freundlichen Entgegenkommen dankt der Minister mit der Zusicherung, Marokkos Bemühen zu unterstützen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 11. Dezember 2015 zu kippen. Auf Antrag der Frente Polisario hatte der Gerichtshof das Agrarfreihandelsabkommen zwischen der EU und Marokko verworfen, weil es die besetzten Teile der Westsahara mit einbezieht. In der Tat hatte der Europäische Rat Beschwerde gegen dieses Urteil eingelegt, unter anderem mit der Begründung, die Frente Polisario sei überhaupt nicht antragsberechtigt. Damit stellt sich der Rat gegen die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die die Frente Polisario ausdrücklich als legitime Vertretung des saharauischen Volkes anerkannt hat, und auf die Seite Marokkos. Dies ist auch die deutsche Position. Und so kommt der Verein Freiheit für Westsahara zu dem Schluss, dieses öffentliche Zugeständnis bricht mit der bisherigen Position der Bundesregierung, eine Lösung im Rahmen der UNO im Sinne des Völkerrechts zu unterstützen. Dies mit einem Menschenrechtsmoratorium der UN-Mission MINURSO in der Westsahara zu verbinden. Zurück zum 18. April 2016, als Bundeswirtschaftsminister Gabriel in Marokko eintraf. An diesem Tag legte der Generalsekretär der Vereinten Nationen den Entwurf für seinen Bericht über die Lage in der Westsahara vor, wenn auch die wirtschaftliche Diskriminierung von Saharauis in ihrer besetzten Heimat erwähnt war, wie dies andere UN-Berichte zuvor bereits festgestellt hatten. Im anschließenden Bericht vom 19. April aber fehlen diese Hinweise, was auf erfolgreiche Lobbyarbeit seitens Marokko zurückgeführt wird. Anfang März hatte Marokko dem UN-Generalsekretär die Einreise ins MINURSO-Mandatsgebiet verweigert und der König hatte auch keine Zeit für ihn. Ban Ki-moon aber reiste nach Algerien in die saharauischen Flüchtlingslager, wo er freundlich und feierlich empfangen wurde. Hier machte er deutlich, dass er auf Seiten des Völkerrechtsstiels sprach von besetzten Gebieten der Westsahara. Dies führte zu wütenden Reaktionen seitens Marokkos und zur Aufhebung seiner Mitarbeit der MINURSO, deren zivile Mitarbeiter das Mandatsgebiet verlassen mussten. Zum ersten Mal in der Geschichte der MINURSO erfolgte die Mandatsverlängerung im Sicherheitsrat nicht einstimmig. Zwei Mitglieder, Ecuador und Venezuela, stimmten sogar gegen die Resolution, weil sie die Reaktion des Sicherheitsrates gegenüber Marokkos Angriffen auf den Generalsekretär und die Vereinten Nationen für völlig unzureichend erachten. Auch aus Deutschland, das bisher stets seine Unterstützung der Vereinten Nationen für eine friedliche Lösung dieses letzten afrikanischen Kolonialkonfliktes betonte, konnte der Generalsekretär keinerlei Unterstützung erfahren. Am Freitag, dem 13. Mai 2016, stimmte der Deutsche Bundestag mit überwältigender Mehrheit aus den Regierungsfraktionen dafür, Marokko als sicheres Herkunftsland einzustufen, damit die Zustände in diesem Land als demokratisch zu adeln. In unserem zweiten Artikel aus der Analyse und Kritik wenden wir uns Syrien und dem dortigen Krieg zu. Der Artikel ist vom 16. August, sodass die neuesten Entwicklungen wie der Einmarsch in Syrien gegen die kurdischen Leute in Kobane noch fehlt, geschrieben worden. Allerdings denken wir, dass ansonsten dieser Artikel nichts an Aktualität leider verloren hat, und dieser Artikel heißt Kriegssee unbekannt, Syrien ist zum Schlachtfeld regionaler und internationaler Kräfte geworden, doch für kaum jemanden gibt es noch etwas zu gewinnen. Immer wieder Aleppo. Seit Juli 2012 wird in der zweitgrößten Stadt Syriens gekämpft. Seither ist Aleppo geteilt in den von Rebellen kontrollierten Ostteil und den Westteil, wo das Regime das Sagen hat. Offensiven und Gegenoffensiven wechselten sich ab. Längst liegen weite Teile der Stadt in Trümmern. Anfang Juli gelang es regimetreuen Truppen mit Hilfe russischer Luftangriffe, den Belagerungsring um Aleppo zu schließen und alle Versorgungswege zu kappen. Wie schon zuvor an anderen Orten hoffte das Regime, die Rebellen in den von der Opposition gehaltenen Stadtvierteln auszuhungern und so zur Aufgabe zu zwingen. Die Einnahme Aleppos schien nur noch eine Frage der Zeit. Der Opposition drohte eine Niederlage von großer strategischer, aber auch symbolischer Bedeutung. Doch es kam anders. Am 31. Juli starteten mehrheitlich islamistische Rebellenverbände eine Gegenoffensive. BewohnerInnen setzten Autoreifen in Brand. Der schwarze Qualm sollte den Kampfpiloten die Sicht nehmen und Bombardierung erschweren. Nach Tagen heftiger Kämpfe erreichten die Islamisten und Rebellengruppen das für unmöglich Gehaltene. Sie sprengten den Belagerungsring. Seitdem gelangen über einen provisorischen Korridor wieder Lebensmittel, Material und Waffen in die Stadt. Der Erfolg gibt den Islamisten Auftrieb. Vor allem der ehemaligen Nusra-Front, bis zu ihrer Umbenennung in Fatah al-Sham, vor wenigen Wochen der Statthalter Al-Qaidas in Syrien. Die vormals in Aleppo eher randständigen Dschihadisten haben inzwischen die Offensive zur Eroberung der ganzen Stadt ausgerufen und dazu tausende Kämpfer zusammengezogen. Ihr Dachverband Jais al-Fatah, der von der ehemaligen Nusra-Front dominiert wird, reklamierte in einer kurz nach dem Durchbruch veröffentlichten Erklärung den Hauptanteil am Erfolg, ein kaum verhohlener Machtanspruch. Nun sind die BewohnerInnen in den vom Regime kontrollierten Teilen der Stadt von Hunger und weiteren Zerstörungen bedroht. Auch Racheakte der Dschihadisten werden befürchtet. Derweil intensivierten russische und syrische Kampfflugzeuge ihre Angriffe auf den ohnehin schon stark zerstörten Ostteil Aleppos. BewohnerInnen und Ärzte berichten auch von Toten durch Giftgas. Einst war Aleppo das wirtschaftliche Zentrum des Landes. Aber nicht nur das. Die Stadt war auch ein Schmelztiegel der Kulturen, der unterschiedlichen ethnischen Gruppen und Religionen, in dem sich Menschen armenischer, kurdischer, arabischer Zugehörigkeit, Menschen sunnitischen, alevitischen oder jüdischen Glaubens unter den berühmten Dächern des aleppinischen Basars begegneten. Heute liegt der Basar in Trümmern und in Syrien scheint jeder gegen jeden zu kämpfen. Es hätte nicht so kommen müssen. Am Anfang stand die Hoffnung. In Dara, einer 80.000 Einwohnerstadt im Süden Syriens, kam es im März 2011 zum Aufstand. Dort rollten die ersten Panzer, die ersten Protestierenden wurden erschossen. In Dara war auch noch klar, hier demonstriert eine nach Demokratie lechzende Bevölkerung gegen einen Diktator. Als sich zwei Monate später ehemalige Generäle der syrischen Streitkräfte vor eine Webcam setzten und die Gründung der Freien Syrischen Armee, FSA, bekannt gaben, war auch das noch recht einfach einzuordnen. Die FSA sagte damals, sie wolle Assad stürzen und ein demokratisches Syrien errichten. Gut 5 Jahre später gibt es mehrere hundert Milizen, die in Syrien für verschiedenste Interessen kämpfen. Aus einem Aufstand ist ein Bürgerkrieg geworden, der wohl längst zum Erliegen gekommen wäre, stünden hinter seinen Konfliktparteien nicht die Interessen regional-imperialistischer Staaten und imperialistischer Großmächte. In Syrien haben sie sich verspekuliert. Die Dynamik der Krisen hat dort, wie auch im Irak und in Afghanistan, ein Failed State hervorgebracht. Auf den Schlachtfeldern scheint es nur noch darum zu gehen, die jeweiligen Konkurrenten auszustechen. Das wirkt irrational, denn von einem kaputten Syrien oder einem zerfallenen Irak hat niemand etwas. Weder Russland noch Iran, weder die Türkei noch Saudi-Arabien oder die USA. Ein abhängiges Regime, das man als Hebel in regionalen Konflikten einsetzen kann, könnte für externe Akteure ein nützliches Kriegsergebnis sein. Oder eine Regierung, die dafür sorgt, dass Öl und Gas fließen, dass man Absatzmärkte und billige Arbeitskräfte hinzugewinnt. Nichts davon ist den NATO-Staaten mit dem Krieg gegen Saddam Hussein im Irak, mit den Kriegen in Afghanistan, in Libyen oder aktuell in Syrien gelungen. Die imperialistischen Strategien westlicher Staaten scheinen in einer Krise zu stecken. Die letzten Feldzüge und Stellvertreterkriege haben vor allem unbrauchbare Ruinen hinterlassen. Stabile Staaten werden dort so schnell nicht installiert werden können, geschweige denn aus den Ruinen entstehen. Auch linke Erklärungsansätze für das, was NATO-Staaten im Nahen Osten treiben, geraten in Syrien an ihre Grenzen. Vielleicht kommt der Konkretautor Tomasz Konisch einer stimmigen Analyse am nächsten, wenn er die aktuelle Phase als gegen die Peripherie gerichteten Ausgrenzungsimperialismus beschreibt. Auch die imperialistischen Interessen Russlands können den Zerfall Syriens nicht verhindern. Mit Mühe und Not und viel Blutvergießen hat es Putin gerade mal geschafft, Assad am Leben zu halten. Die politische Kraft, mit deren Absichten sich die Interessen des Westens wohl am meisten überschneiden, ist das Oppositionsbündnis Syrian National Council, SNC. Der SNC hat seinen Sitz in Istanbul. Was nicht mangelnden Alternativen geschuldet ist, sondern gegenseitigen Sympathien. Denn bei den geostrategischen Interessen des SNC und des AKP-Regimes in Ankara gibt es große Übereinstimmung. Man hasst Assad, will die basisdemokratische Selbstverwaltung im kurdischen Norden Syriens unbedingt unterbinden und ist auch ideologisch grob auf einer Wellenlänge. Sowohl im SNC als auch in der AKP finden sich gemäßigt national-konservative bis islamistische Kräfte. Der türkische Staatschef Erdogan ist nicht zuletzt eine Art Schirmherr des syrischen Oppositionsbündnisses, das zu 100% auf einer Linie mit dem liegt, was man als die sunnitische Machtachse bezeichnen könnte. Diese Machtachse wird von zwei sunnitisch-autokratischen Regimen dominiert, Saudi-Arabien und Türkei. Auf dieser Achse lassen sich auch Katar, das Barzani-Regime in Südkurdistan, Nordirak und zumindest bis vor einigen Monaten mit Abstrichen auch der sogenannte Islamische Staat, IS, ansiedeln. Der allerdings scheint der Clique Riad Ankara inzwischen zu sehr außer Kontrolle geraten zu sein. Inzwischen verübt der IS auch Anschläge auf türkischem Boden. Als die AKP im November vergangenen Jahres die Parlamentswahlen in der Türkei gewann, jubelte der SNC. Khaled Kuja, damaliger Präsident des Oppositionsbündnisses, betonte, dass der Sieg eine große Hoffnung für das arabische Volk bedeute. Sein Nachfolger, Georg Sabra, hat gegenüber Al Jazeera immer wieder erklärt, dass man die PKK und ihre Schwesterorganisationen für TerroristInnen halte. Da ist es nur konsequent, dass Sabra auch die Angriffe des türkischen Staates auf die Selbstverwaltung Rojavas gut hieß. Der SNC erkennt weder das Assad-Regime noch Rojava an. Grob unterteilen lässt sich das Gebiet, das einmal der syrische Nationalstaat war, in 4 Blöcke. Die Provinzen Raqqa und Deir ez-Zor werden nach wie vor vom Islamischen Staat gehalten. Entlang des Euphrat erstreckt sich das Herrschaftsgebiet des IS vom irakischen Territorium bis vor Manbi in der Provinz Aleppo. Manbi wurde Anfang August von den Einheiten der Syrian Democratic Forces eingenommen, die wiederum dem Kommando der mehrheitlich kurdischen YPG Volksverteidigungseinheiten unterstellt sind. Manbi wurde Anfang August von den Einheiten der Syrian Democratic Forces SDF eingenommen, die wiederum dem Kommando der mehrheitlich kurdischen YPG Volksverteidigungseinheiten unterstellt sind. In den SDF kämpfen Kurdinnen und sunnitische wie auch christliche AraberInnen gemeinsam. Die SDF streben eine nordsyrische Föderation nach dem Modell des demokratischen Konföderalismus an, in dem sich die Bevölkerung über ein Rätesystem selbst verwalten soll. Manbi war für den IS von großer strategischer Bedeutung. Die einzige Nachschubroute des IS aus der Türkei verläuft über den syrisch-türkischen Grenzort Jarablus westlich des Euphrat entlang über Manbi. In der Einnahme der Stadt ist diese Nachschubroute für Kämpfer und Waffen des Kalifats gekappt. Die internationale Koalition unter Federführung der USA unterstützt die SDF mit Luftanschlägen. Im Kampf gegen den IS koordinieren auch die Syrian Democratic Forces und die Freie Syrische Armee, also SDF und FSA, nach wie vor gemeinsame Angriffe, auch wenn die FSA eine Aufsplitterung Syriens und damit eine eigenständige nordsyrische Föderation eigentlich ablehnt. Ein Bündnis zwischen der FSA und den Volks- und Frauenverteidigungseinheiten Rojavas, YPG, YPJ, gibt es schon seit einigen Jahren. Im September 2014 schlossen sich im Bündnis Burkan al-Firat, Vulkan des Euphrat, YPG und YPJ und FSA-Einheiten zusammen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie einen Syrien unter der Herrschaft Assads kategorisch ausschließen, wobei sich die SDF gegenüber dem Regime zurückhaltender verhalten als die FSA, was immer wieder zu Misstrauen führt. Das baathistische Assad-Regime hat sich zwar in den vergangenen Monaten durch die russische Unterstützung erholt, an Boden gewonnen hat es aber nicht. Das brüchige Herrschaftsgebiet Assads beschränkt sich inzwischen auf die Gebiete an der Mittelmeerküste, also nördlich des Libanon, und auf das Gebiet zwischen Damaskus und Jordanien. Kämpfe zwischen FSA-Einheiten und Assad-Regime finden derzeit vor allem in den Städten Damaskus, Homs und Aleppo statt. Gerade in Aleppo kommt es auch immer wieder zu Protesten der Bevölkerung, die sich gegen islamistische Gruppierungen, gegen Assad und bisweilen auch gegen die FSA richten. Im oppositionellen Ostteil der Stadt leben immer noch rund 300.000 Menschen. Auch dort werden ähnlich dem Modell in Rojava Volksräte gebildet. Sie organisieren alle gesellschaftlichen Bereiche, die Schulen, die Müllentsorgung, die Verteilung von Lebensmitteln und auch kulturelle Veranstaltungen, die trotz des Krieges stattfinden. So zumindest beschreibt Josef Daher auf Anfrage die Situation. Der linke Blogger und Aktivist stammt selbst aus Syrien und lebt seit einigen Jahren in der Schweiz. Daher sieht die Schuld für das Scheitern einer demokratischen Revolution in Syrien vor allem bei den Golfmonarchien und der Türkei. Die haben den Volksaufstand mit der Unterstützung von Daesh in einen Bürgerkrieg verwandelt, weil sie ein demokratisches Syrien und die Ausbreitung der Revolution verhindern wollen, ist der Blogger überzeugt. Von der Außenwirtschaftspolitik der BRD und der Abschiebepolitik nach Marokko kommen wir zu einem Kommentar aus der Antifa, der Zeitung der VVN BDA, und dieser Artikel, dieser Kommentar heißt: Innere Militarisierung, Attentate und Amoklauf sind vorgeschobene Gründe. als zwei Attentäter und ein Amokläufer an drei Orten mehrere Menschen töteten und weitere verletzten, sahen führende politische Kräfte und insbesondere die Militäreinsatzbefürworter die Stunde gekommen, ihren seit langem gehegten Zielen ein entscheidendes Stück näher zu rücken. Und so ertönten die Rufe nach Bundeswehreinsätzen im Inneren. Dabei blieb es nicht. Fest geplant wurden bereits entsprechende Übungen und Vorhaben, obwohl hinlänglich bekannt sein dürfte, dass es gegen Attentäter und Bombenleger und erst recht gegen Amokläufer keine militärischen Mittel gibt. Es geht also offensichtlich um die schon lange gewünschte Militarisierung auch der Innenpolitik. Da ist Terrorabwehr ein gern vorgeschobener Anlass. Ergänzt wird das Vorhaben des inneren Einsatzes von weiteren Zielen wie dem der Bildung einer Reservistenarmee und nach Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht zur Rundummilitarisierung gehört schließlich als weiterer Baustein das Wiederaufleben der Zivilverteidigung, bei der wir nun allerdings stärker in den Bereich der Vorbereitung auf den Kriegsfall geraten. Tilo Sarrazin empfiehlt im Übrigen ein weiteres militärisches Einsatzfeld. Alle illegal Eingewanderten sowie alle Flüchtlinge und Asylbewerber, deren Aufenthaltsbegehren abgelehnt wurde, dazu schlägt Sarrazin absolut kurze Verfahren ohne weitere Rechte vor, werden unverzüglich und grundsätzlich ausnahmslos abgeschoben, notfalls unter militärischen Schutz, das heißt militärischer Gewalt, so Sarrazin am 22. August in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Zuspitzung weggenommen entspricht das durchaus dem von Bundesinnenminister de Maizière verkündeten Maßnahmenpaket zur Verstärkung der inneren Sicherheit. Neben der abermaligen personellen und technischen Verstärkung von Polizei und Sicherheitsbehörden sollen insbesondere Festnahmen und Abschiebung von straffällig gewordenen Ausländern und sogenannten Gefährdern verstärkt durchgeführt, Flüchtlinge stärker überwacht und nach anfänglichen Zögern auch das Burka-Verbot zumindest teilweise eingeführt werden, obwohl dies bei der Terrorbekämpfung gewiss keine Rolle spielen kann. Das Ganze verstärkt viel eher die noch rechteren Kräfte, konkret die AfD. Sie kann erklären, dass sie bei all dem viel konsequenter sei. In unserem letzten Artikel aus dem Ausdruck der monatlich erscheinenden Zeitschrift der Informationsstelle Militarisierung wenden wir uns Verstrickungen von sogenannten Sicherheitsorganen und rechten Parteien. In diesem Fall geht es um die AfD und der Artikel heißt die AfD als Partei des alten deutschen Militarismus und befasst sich einerseits mit dem Parteiprogramm dieser Partei, andererseits aber mit Bundeswehrangehörigen, die in leitenden Positionen der AfD sind. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland wurde in der Vergangenheit vor allem für ihren gegen die EU gerichteten Nationalismus sowie ihren flüchtlingsfeindlichen und antimuslimischen Rassismus kritisiert. Die militärpolitischen Positionen der Partei blieben von ihren KritikerInnen dagegen bisher weitgehend unbeachtet. Dabei wünscht sich die AfD einen höheren Stellenwert des Militärischen in der Gesellschaft. Den ausgewiesenen Bismarck-Fans Björn Höcke oder auch Alexander Gauland, die beide in diesem Zusammenhang in der Partei eine wichtige Rolle spielen, dürften dabei preußische Verhältnisse vorschweben. Speziell Gauland lieferte bereits vor einigen Jahren Einblicke in seine militaristische Gedankenwelt, als er sich mit folgenden Passagen zu Wort meldete. Die Deutschen haben ein gestörtes Verhältnis zur militärischen Gewalt. Sie betrachten sie nicht als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln im Sinne von Clausewitz, sondern als das schlechthin Böse und Falsche, als ein Mittel, aus dem nie und unter keinen Umständen Brauchbares entstehen könne. Statt immer von Neuem die pazifistische Melodie zu singen, wäre es klug, eine politische zu intonieren, weil eben militärische Gewalt nicht an sich schlecht, sondern nur als falsche Politik schlecht ist. Das aber setzt voraus, dass die Deutschen wieder eine Tatsache der Weltgeschichte akzeptieren lernen, die Bismarck in seiner ersten Regierungserklärung als preußischer Ministerpräsident 1862 in die berühmten Worte fasste: Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. In rechten Kreisen wird der Zustand der als Uschi-Wehr geschmähten Bundeswehr bitter beklagt. Auch die von Björn Höcke und Alexander Gauland im November 2015 veröffentlichten Grundsätze für Deutschland kritisierten: Deutschland muss selbstbestimmt handeln. Dritter Grundsatz. Darin heißt es: Deutschland ist nach Einschätzung höchster Sicherheitsbeamter nicht mehr in der Lage, die innere wie die äußere Sicherheit zu garantieren. Und was macht die Bundeswehr? Sie dient in der ganzen Welt fremden Interessen, während die hier gebliebenen Soldaten ihre Kasernen für Asylsuchende räumen und Toiletten in Erstaufnahmeeinrichtungen reparieren. Auch im neuen Bundesparteiprogramm beklagt sich die Partei: Die deutschen Streitkräfte sind derzeit nur noch bedingt einsatzbereit. Durch politische Fehlentscheidungen und grobes Missmanagement werden sie über nahezu drei Dekaden hinweg vernachlässigt. Sie müssen in vollem Umfang wieder in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben wirkungsvoll und nachhaltig zu erfüllen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass NATO, EU und internationale Staatengemeinschaft Deutschland als gleichberechtigten Partner wahrnehmen. Eine effizientere Armee wird aber als Garant zur Wahrung deutscher Interessen betrachtet. Deswegen fordert die AfD in ihrem Bundesparteiprogramm, die militärischen Fähigkeiten der deutschen Streitkräfte wiederherzustellen, und begründet das wie folgt: Diese von der AfD geforderte Wiederherstellung soll nicht nur die Landesverteidigung als zentrale Aufgabe der Bundeswehr sicherstellen, sondern die deutschen Streitkräfte auch in erforderlichem Maß zur Bündnisverteidigung und Krisenvorsorge befähigen. Hierfür benötige Deutschland Streitkräfte, deren Führung, Stärke und Ausrüstung an den Herausforderungen künftiger Konflikte orientiert sind und höchstens internationalen Standards entsprechen, die gründlich und an den modernen Einsatzerfordernissen orientiert ausgebildet werden und die eine am Wohl der Truppe orientierte Verwaltung mit deutlich reduzierter Bürokratie vorhalten. Für die politische Rechte ist die Funktion und Aufgabe der Bundeswehr als deutsche Armee ideologisch aufgeladen. Es geht nicht nur um ein Instrument deutscher Machtpolitik. Eine Armee ist auch Ausdruck von Souveränität und eine Wehrpflichtarmee gilt als Erziehungsinstrument für junge Männer. Deswegen scheiden sich bei der Frage der Wehrpflicht die Geister. Die PragmatikerInnen von Union und SPD legen Wert auf Funktionalität, während für die AfD die Bundeswehr mehr ist als ein Instrument der Außenpolitik. Militarismus oder in der eigenen Sprache auch Wehrhaftigkeit ist ein wichtiges Element von Nationalismus und extrem rechter Ideologie. Die AfD steht deswegen innenpolitisch auch für eine Remilitarisierung der Gesellschaft. Ähnlich etwa wie ihre Schwesterpartei FPÖ ist sie für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. So heißt es im neuen Bundesparteiprogramm unter dem Punkt Wehrpflicht wieder einsetzen. Die Landesverteidigung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Sie betrifft den Kern staatlicher Existenz und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da ist der Auftrag der Bundeswehr Verpflichtung für jeden Staatsbürger. Zur Begründung wird angeführt: Durch die Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass sich die Bevölkerung mit ihren Soldaten und ihrer Bundeswehr identifiziert, mit Streitkräften, die in der Bevölkerung fest verankert sind, dass sich das Bewusstsein für die wehrhafte Demokratie wiederbelebt, dass nachhaltig Nachwuchs aus allen Gesellschaftsschichten gewonnen wird und damit eine intelligentere Armee möglich wird, dass ein breites Potenzial an Reservedienstleistenden entsteht. Zur Militarisierung der Gesellschaft ist auch der Vorschlag der AfD in Baden-Württemberg zu zählen, einen Tag des Heimatschutzes einzuführen. Wir regen an, einen Tag des Heimatschutzes einzuführen, an dem Bundeswehr, Feuerwehren, Polizei und THW über ihre Arbeit informieren. Dass im Landesparteiprogramm ebenfalls die Wiedereinsetzung der allgemeinen Wehrpflicht für männliche Deutsche gefordert wird, überrascht da kaum. Ebenso heißt es im Landesparteiprogramm: Jugendoffiziere der Bundeswehr informieren über die Streitkräfte. Das sollen sie weiterhin und ohne Beschränkung an Baden-Württemberger Schulen tun dürfen. Im Landtagswahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt werden zudem Soldaten vor Beleidigungen oder Verunglimpfungen in Schutz genommen. Die AfD wendet sich entschieden gegen Beleidigungen oder Verunglimpfungen deutscher Soldaten. Wir verurteilen jegliche Sachbeschädigung oder Zerstörung an militärischen Geräten und Liegenschaften. Innerhalb der AfD existiert in Bezug auf die NATO eine Minderheiten- und eine Mehrheitsposition. Nationalistischen Motiven entspringt die Ablehnung der NATO-Mitgliedschaft Deutschlands durch wichtige VertreterInnen des ultrarechten Parteiflügels, die sich aber bisher noch nicht in ihrer Partei durchsetzen konnten. Diese Position wird zumeist von einer demonstrativen Hinwendung zu Russland begleitet. Dieser Teil der AfD will einen Austritt aus der NATO forcieren, um so aus ihrer Sicht besser deutsche Interessen wahrnehmen zu können. Seit dem Weggang von Ex-Parteichef Bernd Lucke und seinen Getreuen wurde diese Position gestärkt. Doch die Mehrheitsposition ist weiterhin für einen Verbleib in dem Militärbündnis. So heißt es dann auch im Anfang Mai 2016 verabschiedeten Bundesparteiprogramm. Die Mitgliedschaft in der NATO entspricht den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands, soweit sich die NATO auf ihre Aufgabe als Verteidigungsbündnis beschränkt. Abgelehnt werden aber NATO-Interventionen ohne UN-Mandat, wie es im Bundesparteiprogramm heißt. NATO-Einsätze außerhalb des Bündnisbereichs, an der sich deutsche Streitkräfte beteiligen, sollten grundsätzlich unter einem UN-Mandat stattfinden und nur, wenn deutsche Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden. Auch für den Abzug aller auf deutschem Boden stationierten alliierten Truppen und insbesondere ihrer Atomwaffen setzt sich die AfD in ihrem Bundesparteiprogramm ein. Dass Militärpolitik innerhalb der AfD einen wichtigen Rang einnimmt, ist unter anderem an Veranstaltungen zu diesem Thema oder an Stellungnahmen der Partei zu diesem Thema zu erkennen. Der hohe Stellenwert dürfte auch seine Ursache in den ehemaligen und aktiven Bundeswehrangehörigen innerhalb der AfD haben. So verfügen auch mehrere Landtagsabgeordnete über eine biografische Verbindung zur Bundeswehr. Innerhalb der AfD gilt Professor Dr. Jörn Kruse als eher gemäßigt. Der emeritierte Professor für Volkswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg zog für die AfD in den Landtag von Hamburg ein und soll die Partei inzwischen wieder verlassen haben. Lars Patrick Berg aus Heidelberg ist Oberstleutnant der Reserve und wurde im März 2016 für die AfD in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Uwe Junge ist nicht nur seit August 2015 Landesvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz und frisch gewählter Landtagsabgeordneter, sondern auch Berufsoffizier bei der Bundeswehr im Rang eines Oberstleutnants. Er diente als Dezernenzleiter im Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr in Mayen bei Koblenz. Vor seinem Engagement bei der AfD war Junge auch Mitglied bei der antimuslimischen Kleinstpartei Die Freiheit, nach eigenen Angaben nur zwischen 2010 und 2011. Andreas Kalbitz aus Königs Wusterhausen sitzt für die AfD im Landtag von Brandenburg. Er gilt als Gaulands Kronprinz und war 1994 bis 2008 Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Kalbitz stammt aus der extremen Rechten und war 1992 bis mindestens 1994 Mitglied der Republikaner. Zudem ist er bis heute alter Herr der Penalburschenschaft Saxonia München, einer ultrarechten Schülerverbindung. André Wendt aus Dresden sitzt für die AfD als Abgeordneter im Sächsischen Landtag. Er trat 1993 der Bundeswehr bei und war seit 1999 Berufssoldat. Bis heute gehört er dem Bundeswehrverband an. Ein Fraktionskollege von ihm in Dresden ist Sebastian Wippel aus Görlitz. Dieser ist Polizeikommissar und stellvertretender Dienstgruppenführer im Polizeirevier Görlitz und war ebenfalls Zeitsoldat. In der sächsischen AfD ist er der sicherheitspolitische Sprecher. Er war Mitbegründer der Patriotischen Plattform, die als parteiinterne Lobby für einen stärkeren Rechtsruck trommelt. Andere wichtige Parteimitglieder können ebenfalls auf eine Bundeswehr-Vergangenheit zurückblicken. Der Fernsehjournalist Armin Paul Hampel leitet den AfD-Landesverband Niedersachsen. Er ist auch ein Reserveoffizier. Ein weiteres Beispiel ist der ehemalige CDU-Rechtsaußen- und Reserveoffizier Martin Hohmann aus Fulda, der bei den Kommunalwahlen im März 2016 als Spitzenkandidat der AfD in Fulda erfolgreich kandidierte. Der Forstassessor Axel von Baumbach aus dem hessischen Kirchheim errang zwar für die AfD ein Mandat im Kreistag des nordhessischen Landkreises Hersfeld-Rotenburg 2016, trat es aber nach Kritik nicht an. Der Bundeswehrmajor der Reserve ist Vorsitzender einer Reservistengruppe und bewegte sich früher in den Kreisen der sogenannten Reichsbürger. Henrik Rottmann aus Köln kandidierte für die AfD sogar als Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt. Mitte März 2016 enthüllte Spiegel Online, dass Rottmann nicht einfach nur ein Offizier der Streitkräftebasis ist, sondern als Controller für den Bundeswehr-Geheimdienst Militärischer Abschirmdienst MAD arbeitet. Diese soll die Bundeswehr vor Extremismus schützen, wozu offenbar kein Rechtspopulismus gezählt wird. Rottmann ist bis heute Vorsitzender des Kölner AfD-Kreisverbands und sitzt für seine Partei im Stadtrat. Noch unter Bernd Lucke wurde der Oberst der Reserve Gerald Otten aus Neubiberg bei München zum Verteidigungsexperten der AfD. Über Sanktionen innerhalb der Bundeswehr aufgrund einer AfD-Mitgliedschaft ist bisher nichts bekannt. Engagement für die AfD blieb für Bundeswehrangehörige und Reservisten bisher ohne Folgen. Zwar wurde Günther Lehnhardt aus Filderstadt, Sprecher des AfD-Kreisverbands Esslingen und AfD-Kandidat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, von seinen Aufgaben im Flüchtlingsheim Heidelberg entbunden, wo er als Bundeswehrreservist in der Heidelberger Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge gearbeitet hatte. Er hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, es sei egal, ob ein Flüchtling an der griechischen oder an der deutschen Grenze durch Schüsse sterbe. Aber das hatte mit dem konkreten Statement des Stabunteroffiziers der Reserve und nichts mit seiner AfD-Parteimitgliedschaft an sich zu tun. Den Rechtspopulisten dürfte hier zugutekommen, dass der Inlandgeheimdienst Verfassungsschutz und der Bundeswehrgeheimdienst MAD den Bereich Rechtsextremismus im Wesentlichen auf Neonazismus verengen. Die AfD steht für Rassismus, Wohlstand, Chauvinismus, Antifeminismus, das Feindbild links, das Feindbild Islam, Pro-Atom und Law and Order. Der Militarismus sollte bei der Auseinandersetzung mit dieser Partei als weiterer Kritikpunkt herangezogen werden. Die Militärs in den Reihen der AfD werden auch weiter für die anhaltende militaristische Positionierung der AfD sorgen. Bei der Entwicklung eines militärpolitischen Programms könnten zukünftig auch rechte Thinktanks wie das Studienzentrum Weikersheim helfen, eine Gründung des Stahlhelmflügels der CDU, das sich aber zunehmend von der Union abgekoppelt hat. Das Studienzentrum Weikersheim veranstaltete in den letzten Jahren mehrfach sicherheitspolitische Seminare, bei denen Militärs und Ex-Militärs referierten und die auch von AfD-Mitgliedern besucht wurden. NATO-kritische Töne oder die Ablehnung von militärischen Interventionen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies nur aus nationalistischen Motiven geschieht. Militärische Interventionen, die in ihrer Sicht den Interessen Deutschlands entsprechen, werden kaum abgelehnt werden. Daher liegt der Unterschied zur derzeitigen Regierungspraxis lediglich in der Definition dessen, was nationale Interessen sind. Mit der zunehmenden Etablierung der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland besteht die Gefahr, dass auch ihr militärpolitisches Programm mehr Einfluss erhält. Kaum droht eine direkte Einflussnahme, denn die direkte Beteiligung der AfD an der Macht durch eine Koalition ist derzeit nicht absehbar. Aber ihr indirekter Einfluss ist bereits heute spürbar. Gemeint ist die Übernahme von Programmpunkten durch andere Parteien. Und dieser indirekte Einfluss dürfte nach dem zu befürchtenden Einzug in den Bundestag im Jahr 2017 noch steigen. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Tschüss.